Im Jahr 2012 wird der Komponist John Cage als Jahrhundertfigur gefeiert. Wir wissen, wie ambivalent solche Zuschreibungen sein können, vor allem deshalb, weil große öffentliche Ehrungen meist weniger über die Gefeierten als über die Gesellschaft und den Kulturbetrieb aussagen, der bestimmte Künstler zu Helden stilisiert. Gleichwohl hat Cage einiges zu bieten, eine Wirkung, die mit dem Renommee, das ihm im Jubiläumsjahr zugebilligt wird, nicht automatisch aufgehoben ist. Damit wir sehen, ob wir überhaupt dieselbe Sprache sprechen. Kann Jahrhundertfigur überhaupt eine Kategorie für Sie sein? Kann es für Sie noch so etwas wie Hausgötter geben, Mark Baden? Hausgötter? Wahrscheinlich, ja. Ich meine, es geht für mich immer um die Musik, ne? Es gibt Stücke von ihm, die mir sehr wichtig sind, andere weniger. Das, was alle gerne über Cage sagen, guter Philosoph, schlechter Komponist, das kann ich verstehen bei einigen Stücken und bei anderen weniger. Also ist es für mich keine Figur, von dem ich Fotografen in meinem Arbeitszimmer habe oder so. Es gibt einige Stücke, die einen starken Einfluss haben und die Gespräche mit Feldman sind auch sehr interessant, aber es ist halt eine andere Zeit. Also man muss davon ein paar Sachen nehmen und dann anders weitergehen. Jede Generation hat ja aufgrund ihrer Primärerfahrungen bestimmte Fragen, Haltungen, Themen, an denen sie sich abarbeitet. Kann Cage in Ihrer Generation überhaupt ein Referenzpunkt sein oder ist er zu weit weg, Johannes Kreidler? Also ich bemühe mich eigentlich immer, keine Vorbilder zu haben, aber im Falle von Cage würde ich paradoxerweise sagen, der ist ein Vorbild, weil er keine Vorbilder hatte. Er ist für mich vorbildlich darin, keine Vorbilder zu haben. So jedenfalls interpretiere ich ihn. Das ist natürlich schon sehr abstrahiert, weil natürlich der zeitliche Abstand jetzt dann 100 Jahre geburtsmäßig ist, der ist für mich riesengroß. Für mich ist auch schon die Musik von vor 20 Jahren weit zurück. Deshalb nur unter relativ abstrahierter Perspektive, würde also ich das so sagen. Er gehört nicht zur Vätergeneration, auch nicht zur Großvätergeneration, sondern eigentlich zur Urgroßvätergeneration. Martin Schüttler. Könnte man sagen, also sehe ich auch so. Es ist ganz, ganz schwer, das in Einklang zu bringen, weil es gibt Dinge bei Cage, die finde ich unglaublich modern und bis heute auch nicht durchgesetzt oder noch nicht annähernd verstanden und auch nicht weitergeführt. Wo Cage bis heute noch auf unfassbaren Widerstand stößt oder nur scheinbar verstanden ist. Wenn man sich aber gleichermaßen vor Augen führt, dass er eigentlich Schönberg-Schüler war, dann habe ich wirklich das Gefühl, hier ist jemand, der noch mit einem halben Bein eigentlich von der Generation her in der Romantik stehen müsste. Im Denken findet sich das aber überhaupt nicht wieder und in der Musik von Cage. Das heißt, da ist das, was du gerade gesagt hast, Johannes, dieser komische Bruch von Vorbildlosigkeit in dieser Zeit sehr beeindruckend. Also wo man, glaube ich, damit überhaupt noch nicht rechnen konnte oder wo das noch ganz, ganz weit weg war. So ein nicht mehr Meister-Schüler-Denken oder nicht mehr ein Traditions-Fortführungsdenken und wahrscheinlich auch etwas an Cage, was nur in Amerika stattfinden konnte, so in der Zeit, in der Form. Danach wollte ich ganz gerne Mark Baden fragen. Gibt es so etwas wie eine transatlantische Differenz in der Cage-Rezeption? Schon. Ich finde, überall, eigentlich in den USA und in Deutschland und sonst auf der Welt, wird Cage gerne in Schubladen gesteckt. Die sind aber unterschiedliche Schubladen, würde ich sagen. Hier ist er der Komponist der Stille und irgendwie des komisch Agierens, würde ich mal behaupten. Also bei Darmstadt hatten wir auch eine Aufführung von 0 Minuten 0 Sekunden. Ich habe die Partitur auch hier auf Englisch. In a situation provided with maximum amplification, no feedback, perform a disciplined action. Also man tut irgendwas mit Disziplin, mit maximaler Verstärkung. Das kann man gerne machen, aber ich glaube, das unterscheidet sich sehr, welche Interpreten das traditionsbewusst, also in der cageischen Tradition bewusst interpretieren, wie David Tudor zum Beispiel. Und wenn man das so interpretiert, jetzt darf ich ungefähr alles machen. Alles ist Kunst. Das finde ich viel zu banal. Alles ist Kunst, egal was ich mache. Und alles ist super. Das ist wahrscheinlich das klassische Missverständnis, aber ich würde gerne Johannes Kreidler nochmal fragen, weil er ja gesagt hat, Cage spielt für ihn eine Rolle. In welchen Punkten denn? Also in diesem radikalen Bruch zur Tradition oder in einem selbstverständlichen eigenen Ansatz. Also ich würde, anders als Marx, die Musik nicht isolieren von der Person, jedenfalls nicht bei Cage. Das gehört einfach zusammen und stört mich keineswegs. Das macht irgendwie schon auch das Faszinosum aus. zum Beispiel aber auch der Nutzen von Technik. Er war witzigerweise, wo es in seiner Musik oft auch heißt, es ginge um die Töne selber, sozusagen auch um die Natur des Tones, aber er war ein Technikpionier, ja, der als erster mit Radios, mit Plattenspieler und mit Sensoren und so weiter und der Zufallsgenerator, der heute in jedem Computer ständig läuft, all diese Dinge war der ein Pionier. Das finde ich schon sehr bewundernswert. Und als Performer, als Konzeptualist, der sich auch den Fragen gestellt hat, wie kann man überhaupt einen konzeptuellen Ansatz von Musik eben auch performen, transportieren, wie kann man das mitteilen. Lauter solche Punkte sind schon mit ihm überhaupt erst in die Musik gekommen. Das fasziniert mich nach wie vor und da kann man, glaube ich, immer noch Dinge lernen und anknüpfen. Martin Schüttler? Also ich sehe auch, es ist im Fall von Cage sehr schwer, eine Trennung zu machen zwischen, ich würde nicht sagen Person, das ist mir zu biografisch, aber Persönlichkeit vielleicht. Also dass man schon sagen muss, die Persönlichkeit Cage und seine Haltung, sein ganzes Schaffen ist eine Einheit. Und was er in die Musik gebracht hat, was für mich auch heute noch eine sehr, sehr große Rolle spielt, sind viele Dinge, was Johannes Kreitler auch gerade gesagt hat. Aber eben auch die radikale Öffnung, dass alles denkbar ist, dass alles möglich ist, dass tatsächlich es keine Unterscheidung gibt zwischen in der Tradition wichtigeren Klängen und unwichtigeren Klängen, zwischen per se kunstfähigen und kunstunfähigen Materialien. Und um da nochmal den Bogen gerade zu schlagen, da gibt es, glaube ich, ein großes Missverständnis, wahrscheinlich am ehesten noch bei den Interpreten, sich darauf auszuruhen, zu sagen, jetzt kann ich ja alles machen, auch ein bisschen als Entschuldigung, sich nicht ernsthaft mit den doch durchaus sehr komplexen Gedankengängen von Cage auseinandersetzen zu müssen und sich auf die einfache Position zu stellen, dann kann ich ja machen, was ich möchte und es ist dann eh alles Kunst. Das ist nicht gemeint. Gemeint, oder wie ich es interpretiere, ist für mich vielmehr entscheidend, dass es die Möglichkeit gibt, alles zu nutzen. Und das bedeutet eben auch Alltäglichkeiten, Trivialitäten oder angebliche Trivialitäten, dass es aber trotzdem alles abgeglichen und genau angesehen werden muss. Also sich wirklich darauf einlassen und nicht irgendetwas machen. Das ist nämlich genau das Gegenteil. Kann man vielleicht sagen, das, was Schönberg in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts für die Aufhebung der Tonalität geleistet hat, also sozusagen eine technische Voraussetzung für die neue Musik, dass Cage das für das ganz allgemeine kulturelle Verhalten geleistet hat? Also er ist ja jemand, der mit dem Begriff des Erhabenen überhaupt nichts anfängt. Ja, ich glaube, Martin hat eben genau das getroffen, indem er gesagt hat, radikale Öffnung. Ich glaube, Cage hat die Musik den anderen Künsten viel näher gebracht. Also er hat von Anfang an mit Tanz gearbeitet und dann bekannterweise wurde er inspiriert von Robert Rauschenbergs Gemälde, was eigentlich nur weiß war, komplett weiß. Und Jahre später schrieb er dann 4 Minuten 33 und gibt auch zu, die Idee stammt von diesem Gemälde. Ne? Ich finde schon, dass er Vorbilder hatte, aber nicht in der Musik. Er hat diese, wie gesagt, so radikal geöffnet, die Türen, was wir überhaupt machen dürfen auf der Bühne. Was dürfen wir Musik nennen? Das war nach Cage komplett anders. Martin Schüttler? Was mir bei Cage immer wieder auffällt, ist, dass er in der bildenden Kunst oder in der installativen Kunst, im Theater, in anderen Kunstsparten sehr viel radikaler und sehr viel nachhaltiger rezipiert wurde und wird. Wo man in der neuen Musik vielleicht auch, weil man immer noch zu nah an dem Musikalischen denkt und das, was über das Musikalische bei ihm angelegt ist, hinaus, das gar nicht so richtig unterbringen kann in einem musikalischen Kontext. Ich weiß es nicht, das ist eine Vermutung. Aber dass das eben in der bildenden Kunst oder im Theater und so weiter da viel, viel mehr Nachwirkung zu spüren ist aus diesen Öffnungstendenzen bei Cage, das ist mein Eindruck. Und dass er speziell in der neuen Musik, in der europäischen Tradition, eigentlich sehr viel weniger nachhaltig verhandelt wurde und wird bis heute. Johannes Kreitler. Da steckt aber auch diese Ambivalenz darin von dieser totalen Öffnung, dass die eben, wenn die total ist, dann ist sie auch wiederum sperrig sozusagen. Also eben dadurch, dass es auch so mit der Person Cage verbunden ist, mit der Persönlichkeit und es irgendwo ein Nullpunkt oder ein unhintergehbarer Punkt ist, eben so ein radikales Stück, wie was nur aus Stille besteht, ist schon ein Endpunkt, in diesem Medium jedenfalls. Ne? Eben in anderen Medien kann man dann auch bewegungslosen Tanz machen und sowas, aber in der Musik ist es ein für alle Mal eigentlich getan. Und mehr als alle Türen öffnen kann man eben dann auch nicht mehr. Deshalb, er hat da schon auch eine Dominanz, kann man sagen, obwohl er natürlich so der freundlichste Komponist war, den man kannte. Aber eben, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass er so eine Ambivalenz verkörpert hat von der totalen Öffnung, von der man aus eigentlich dann da auch nicht mehr ansetzen kann. So ohne weiteres. Ich glaube, einen paradoxen Effekt beobachten zu können. Und zwar drückt sich der meines Erachtens darin aus, dass man die Musik von Cage nicht unbedingt kennen muss, um von ihm beeinflusst zu sein. Ich glaube, das stimmt, ja. Also man könnte so formulieren, er hat das so radikal geöffnet, um von seiner Musik beeinflusst zu werden, braucht man seine Musik nicht kennen. Das ist... Ohne die Texte, ohne die Gedanken, ohne die Gespräche würden wir ein ganz anderes Verständnis von Cage haben. Man kann auf jeden Fall diskutieren, wie viel von diesen Ideen in den Stücken reinsteckt, aber es beeinflusst schon sehr, wenn man weiß, okay, hier spielt Zen-Buddhismus zum Beispiel eine große Rolle. Was für eine genau? Wie sehe ich das in der Musik? Also die Bezüge sind wichtig und eventuell auch haben einen Wert ohne die Musik, kann man sagen. Wir haben jetzt in dieser Unterhaltung mit so einem automatischen Reflex eine Perspektive eingenommen auf Cage, die eigentlich eine historische ist. Und der Ausgangspunkt war eigentlich die Frage, kann das für die Generation der 30-jährigen Komponisten ein Referenzpunkt sein? Martin Schüttler. Also die Arbeiten von John Cage sind ausgesprochen vielschichtig und es gibt unglaublich viele verschiedene Elemente und Punkte, die da eine Rolle spielen. Und es ist wahrscheinlich auch ein unglaublich großer Steinbruch, wenn man es mal so ein bisschen praktisch nennt, wo man immer wieder auch Sachen noch entdecken und auch für sich entdecken kann. Können wir das vielleicht mal zusammentragen? Ja. Was da eine Rolle spielen kann? Okay, ich fange mal an, einfach so ein paar Sachen. Also was, dass ich gerade bei den frühen Sachen interessanterweise sehr begeistert war, was vorhin Johannes auch schon gesagt hat, dass da irgendwie Radios und Aufnahmen, also es gibt ein Stück, was mich wirklich sehr nachhaltig beeindruckt hat. Da ist natürlich auch immer wichtig bei Cage, in welcher Aufführung oder in welcher Fassung. Und ich habe eine Aufnahme von Credo in Ass mit dem Ensemble Musica Negativa gehört, mit der Symphonie aus der Neuen Welt auf Schallplatte dazu eingespielt als Instrument. Und das hat mich zum Beispiel sehr, sehr fasziniert, dieses historische Dokument, was dann einfach zum Baustein wird, mit so einer kühlen und gnadenlosen, respektlosen Art, das an- und auszuschalten. In dieser speziellen Aufnahme habe ich das mich das besonders beeindruckt. Das andere sind dann eben die eher konzeptuellen Stücke, die genauso nachhaltig waren, wo ich aber sagen muss, das waren vielfach das Studium von Partituren, diese aleatorischen Prozesse, diese Freiheiten, die gegeben wurden, wo es auch sehr darauf ankommt, nicht nur wer spielt es, sondern auch in welchem Kontext passiert. Wenn es nicht um die textliche Beeinflussung geht, dann geht es auch um die jeweilige Aufführungssituation ganz speziell. Den sozialen Raum. Den sozialen Raum, den er immer implizit zumindest mitdenkt. Also da wären die Medien gerade gewesen und der soziale Raum. Fällt Marc Baden noch was ein, was wichtig ist für ihn? Also für mich ist es die Rolle der Intention. Er hat versucht, das völlig aufzuheben, also dass er Musik schreibt, ohne jeglichen Einfluss auf die Klänge zu haben. Also die Intentionslosigkeit. Die ist unerreichbar. Ne? Also weil man muss, auch wenn er da würfelt oder I Ching benutzt oder was auch immer, formuliert er die Fragen, was das dann bedeutet, wenn da eine 2 steht oder eine 3. Ne? Da steckt schon ein bisschen vom Menschen drin. Ich finde diese Idee wahnsinnig wichtig. Was ist ein Klang, ohne dass ich einen Einfluss drauf habe? Also kann ich einen Klang hören? Also das ist für mich wirklich so eine grundlegende Frage. Oder spielen da meine Intentionen, meine Assoziationen immer eine Rolle? Das war auch diese große Kontroverse in Darmstadt mit Nono. Ne? Zählt die Geschichte der Klänge oder kann ich einen Klang reinhören? Und für mich hängt das mit dieser Intention zusammen. Ich versuche das auch zu lösen in meiner Musik, aber nicht durch Zufallsoperationen, sondern das ist, es ist schwierig, darüber zu sprechen. Also man hat ein Gefühl, wenn man einen Klang zwingt und wenn man einen Klang so oder die Form seinen eigenen Weg gehen lässt, die haben wir nicht gelöst, dieses Problem. Gibt es immer noch sehr stark, finde ich. Sonst komponieren wir alle wie vor Cage und das kann man nicht machen. Könnte man das umschreiben als das Problem der intentionslosen Intention? Schon. Also überspitzt kann man sagen, es geht um Manipulation. Muss man als Komponist immer manipulieren? Wie stark, wie wenig? Und Cage wollte eben das komplett lassen. Aber Sie sagen, es spielt in Ihrer Musik eine Rolle. Wie lösen Sie das? Oder wie versuchen Sie es zu lösen? Schwierig. Ich versuche da Platz zu schaffen für Individuen, also für ganz verschiedene Hörweisen, auch ungebildet, also Leute, die da keine Erfahrung haben. Da arbeiten auch sehr viele an dieser Baustelle. Also wie kann ich ein Konzertstück schreiben für Leute, die anders hören? Johannes Kreitler, können Sie das noch ergänzen? Ich finde, eine Form von Nachhaltigkeit bei Cage kann man beobachten, wenn man auf YouTube nach Aufführungen von 4 Minuten 33 schaut. Da gibt es Hunderte oder in die Tausende geht das, ne? Weil das eben ein Konzeptstück ist, wo man, dass man auf alle möglichen witzigen Weisen und eben sozusagen auch, dass jeder kann das eben aufführen. Und ja, diese Form von Konzeptualität, die kann man eben immer wieder übersetzen in eine neue technologische Situation auch, eine neue historische Situation oder jetzt eine Aufführung von As Low As Possible in Halberstadt auf einer Orgel, die jetzt 640 Jahre lang oder sowas gehen soll. Ja, dass es so breit wiederum umsetzbar ist und interpretierbar ist, diese Konzepte von Cage, daran sehe ich auch jetzt immer noch viel Potenzial und Potenzial, das wieder neu zu realisieren oder sich neue Konzepte auszudenken. Wenn ich ganz kurz was betonen kann, bei Cage geht es für mich auch sehr um das Wie und nicht um das Was. Man sieht das ganz deutlich in seinem berühmtesten Stück, 4 Minuten 33. Er hat genau alle Pausen kalkuliert. Also er hat da wirklich gewürfelt und gesehen, okay, wie lange ist das? Und für ihn war das wichtig und das ist poetisch. Das ist etwas, was man nicht unbedingt hört. Aber er hat es trotzdem gemacht, stundenlang. Das zählt bei ihm. Ich kann auch dazu sagen, das wäre ein miserables Stück, wenn das 5 Minuten hieße. Ja. Deshalb finde ich es auch immer ein bisschen merkwürdig, warum man ausgerechnet bei Cage in den 100. Geburtstag feiert. Eigentlich, Cage war der, der viel mit Zahlen gespielt hat, eben gespielt hat und irgendwie nicht auf Standards sich eingelassen hat, eben die irrationalsten Zahlenverhältnisse oder sowas umgesetzt hat. Also eigentlich, wenn man Cage ehren wollte, dann müsste man seinen 98,73745. Geburtstag eigentlich feiern. Aber Sie haben jetzt nicht ausgerechnet, wann der ist. Das jetzt. Nochmal zu dem eben gesagt gerade. Ist es sozusagen die kontrollierte Stille? Also die drei Sätze von 4,33. Also der Witz besteht ja darin, dass es strukturiert ist oder dass es kontrolliert ist. Ich glaube, das ist bei Cage ganz häufig eine Frage von Rahmung. Eine deutliche Rahmensetzung, die auf verschiedenste Art und Weisen betont ist. Also es muss eine Abgrenzung geben. Also etwas, was mich auch sehr, sehr bei Cage interessiert und was ich von ihm gelernt habe und immer noch lerne, ist genau dieses, alles möglich zu haben oder alle Klänge, alle Möglichkeiten nutzen zu können. Aber es muss eine Unterscheidung geben. Es muss irgendeine Art von Rahmung geben, wo ein Unterschied zwischen dem, was wir ohnehin hören, dass das deutlich wird. Und ich glaube, so 4 Minuten 33 in drei Sätzen aufgeteilt, das ist die Rahmung, die der Stille gegeben werden muss. Alles andere würde nicht funktionieren. Also genau, und dieser Rahmen muss streng sein, der muss präzise sein und der muss auch präzise aufgeführt werden. Ein Vergleichsmaßstab oder ein Tertium Comparationis. Genau. Ja. Ich glaube, nur so konnte er arbeiten. Er hat auch die Musik von Feldman teilweise sehr bewundert, teilweise stark kritisiert. Ich weiß nicht mehr, welches Stück das war, aber Cage fand es auf jeden Fall hervorragend. Hat Feldman danach nach der Aufführung gefragt, ja, wie hast du das denn gemacht? Und Feldman als Antwort hat gemeint, keine Ahnung. Und Cage hat nur gelacht und fand es wunderbar, dass ein Komponist anders komponiert als er, so habe ich das verstanden. Interessanterweise ist jetzt ein Begriff nicht gefallen, der sonst bei Cage immer sofort fällt, den der Freiheit. Ja? Und die Frage, ich habe jetzt zwei Fragen, kann der Begriff überhaupt eine Rolle spielen? Ist er im Repertoire bei Ihnen? Und die zweite Frage ist das die Rahmensetzung oder die Kalkulierung, die Bedingung dafür, mit der Freiheit umgehen zu können? Martin Schüttler. Ich könnte mir vorstellen, dass der Freiheitsbegriff oder wenn er ins Feld geführt wird, dass das viel eher noch so aus der Zeit der 50er, 60er Jahre als so empfunden wurde, unter einem Korsett des Serialismus, wo man plötzlich diese Sache als Befreiung wahrnimmt, was in der Zwischenzeit sich vielleicht einfach so tief eingegraben hat oder so zumindest so zersplittert hat, dass es eben nicht mehr so eine große Tendenz gibt, dass es eben einer Generation von Komponisten, die jetzt um die 30 sind, nicht mehr so entscheidend auf den Nägeln brennt, weil die Freiheit einfach da ist. Und es eher, also ich habe den Eindruck für meine Arbeit und auch für die Arbeit, die ich von Kollegen kenne, dass es eher darum häufig geht, der Freiheit so etwas wie eine selbstgewählte Schärfe entgegenzusetzen, um eben nicht in dem alles ist möglich und alles ist irgendwie ja dann auch Kunst, also dieser missverstandene Cage und alles ist, löscht sich aus in der Beliebigkeit, sondern eben die Freiheit dazu zu nutzen, eigene Grenzen sich wieder zu setzen. Vielleicht hat es einfach mit diesem Phänomen zu tun, dass man sich mit bestimmten Themen nicht mehr auseinandersetzen muss, weil sie einfach nicht akut sind oder weil sie beantwortet oder schlimmstenfalls inventarisiert sind. Die Frage ist, ist Cage selbstverständlich? Nein, würde ich nicht sagen. Also zumindest beobachte ich doch immer noch, dass, also zum Beispiel anders als Schönberg oder Lachenmann, die mal umstritten waren und heute aber ganz selbstverständlich als Meister gelten, während es doch bei Cage so ist, dass er immer noch kontrovers bleibt. Dass man sich immer noch fragen muss, auch ich muss mich fragen, ja, ist diese Musik auch wirklich interessant zu hören, die 600 Jahre lang geht? Also er hat schon so empfindlich daran gekratzt, an die Substanz von was eigentlich Musik ist, dass das schon immer noch einen an Cage hält. Also deshalb selbstverständlich ist er nichts. Da kann ihm auch alle 100. Geburtstagsfeier, kann ihm Gott sei Dank nichts anhaben. Zurück zu dem Begriff Freiheit. Für mich hat das immer bei Cage was mit Disziplin zu tun. Das ist halt den Unterschied zwischen traditionsbewusster Aufführungen von Cage in meinen Augen und die nicht so sind. Man kann prinzipiell alles machen. Die Einschränkung ist, die Disziplin muss da sein. Ja, es ist für mich eine Frage des Wies. Ne? Wie macht man das? Man muss das mit Disziplin machen. Nobility benutzt er auch teilweise als Begriff. Es geht nicht so stark um das Resultat, finde ich. Es geht um... Doch, das Resultat ist das Wie. Wie führt man das auf? Das ist für mich eher das Resultat, was entscheidend ist bei Cage. Und das würde ich sagen, zu der Selbstverständlichkeit zurückzukommen, ist nicht selbstverständlich. Ich finde persönlich, wir sind in einer ziemlich konservativen Zeit, ästhetisch, kulturell und sowie politisch. Vieles, was vor 50 Jahren gemacht werden konnte auf der Bühne, geht jetzt nicht mehr, würde ich sagen. Oder geht nur irgendwie falsch verstanden oder man hat das Gefühl, ja, das haben wir eh schon gemacht. Es gibt sehr viele Baustellen, wo die Arbeit schon lange nicht mehr fertig geworden ist. Etwas überspitzt formuliert, um da einzuhaken. Wenn jemand ein etwas ähnliches Konzept wie Cage macht oder etwas verwendet wie Gegenstände auf der Bühne und dann ist das Argument relativ häufig, haben wir schon gemacht, hat Cage ja schon gemacht. Wenn jemand ein Streichquartett schreibt, noch ein Streichquartett, würde niemand auf die Idee kommen zu sagen, haben wir ja schon geschrieben. Das ist ein Grund, weshalb es immer noch wichtig ist, Cage hochzuhalten oder für Cage einzutreten und auch das Denken in der Folge von Cage voranzutreiben. Denn es ist wirklich so, wie Marc gerade gesagt hat, wir leben in einer sehr konservativen Zeit und das muss sich noch viel stärker durchprägen, was Cage angerissen hat. Es gibt kein Zurück mehr hinter Cage und das, was er geöffnet hat. Und man muss sich damit auseinandersetzen und man darf es nicht ignorieren. Es muss einfach mitgedacht sein, auch für heutige junge Komponisten. Ich möchte Johannes Kreidler nochmal fragen. Die Jubiläumsfeiern legen ja nahe, dass John Cage durchgesetzt ist. Aber ist er tatsächlich unanfechtbar? Ja, hoffentlich bleibt er auch anfechtbar. Also ich glaube, das wäre auch in seinem Sinne, dass er nicht nun einfach zum Kanon gehört, zu Beethoven und Wagner oder so, sondern dass ein Wesen seiner Kunst ist, dass sie widersprüchlich ist. Und ich glaube, das hat er auch geschafft. Also ich habe jetzt auch zu 100-Jahr-Feier-Konzerte gehört in Berlin, Ultraschall mit dem Orchester. Das war eine existenzielle Erfahrung, weil man gemerkt hat, das widerspricht einfach trotzdem dem Aufbau eines Orchesters, wenn das jetzt in 5 Gruppen im Raum verteilt ist und alle nur einzelne Liegetöne spielen oder sowas. Das funktioniert nach wie vor als etwas Sprengendes und Ambivalentes. Kannst für die Zukunft natürlich schwer absehen, aber bislang würde ich unbedingt meinen, dass er anfechtbar ist. Man muss ihn auch kritisieren dafür, dass vielleicht eine, was auch immer nur für diszipliniert ausgeführte Aktion, das kann man sogar als konservativ bezeichnen, ist ja doch wieder eine Aufführungsform, die ebenso auch bei Beethoven praktiziert wird. Man kann kritisieren, dass wenn die Fenster geöffnet werden, wenn da draußen aber gerade eine Bombe fällt, dann war das vielleicht doch der falsche Zeitpunkt, nur das Fenster zu öffnen oder so. Und dass mit einer buddhistischen Haltung doch politische Probleme nicht gelöst werden können oder mit einer anarchistischen Haltung, die er an den Tag gelegt hat, die sympathisch ist und viel in Bewegung setzt, aber auch nicht unbedingt konstruktiv ist. Also da gibt es genügend Ansatzpunkte, ja, Cage anzufechten, es versucht zu überlegen, was kann man davon eigentlich auch für Lehren draus ziehen und es anders machen, dass ein Zufallsgenerator ja einfach auch Schaden anrichten kann. Das erlebt man heute in der weltweiten Vernetzung von Computern, die Börsenhandel betreiben und keiner durchschaut mehr, was da eigentlich noch passiert oder so. Da kann man sich die Musik von Cage anhören und was drüber lernen über heutige Börsenfluktuationen vielleicht und dann aber neue Musik schreiben. Muss man Cage möglicherweise auch gegen seine Liebhaber verteidigen? Ich finde schon. Ich denke irgendwie die ganze Zeit an das Wort harmlos. In gewisser Maßen ist die Musik und die Gedanken von Cage teilweise, so sehe ich das, harmlos geworden. Und ich finde es unsere Aufgabe, die Dinge, die wir gut finden und schätzen, gibt es ein Wort dafür? Also nicht retten. Zu retten. Ne? Und wieder, also zu retten von dieser Harmlosigkeit. Es gibt seine Musik, seine Gedanken sind teilweise sehr politisch, also Johannes eben das Anarchische eben betont, das steckt da ganz stark drin. Es ist nicht nur Musik, es ist auch keine Kult, aber das ist eine gewissermaßen so Weltanschauung. Also was machen wir hier überhaupt im größten Sinne? Es geht um etwas, wenn er Musik schreibt. Es geht um etwas Wichtiges, wenn er etwas in der Welt macht. Und das ist politisch und das hat eine Macht, eine Kraft. Ich finde es schade, wenn es nur so ästhetisch wird. Wie ist es eigentlich? Kann man John Cage überhaupt beschädigen? Oder ist er aufgrund seiner Haltung, seiner ästhetischen Haltung, quasi immun? Auch um den Preis der einen oder anderen schlechten Aufführung. Das ist berühmt, was er über Boredom sagt, Langeweile. Mhm. Ne? Also wenn etwas langweilig ist für 2 Minuten, dann hören Sie sich das für 4 Minuten an. Wenn das nicht reicht, dann 8, dann 16, dann 32. Und irgendwann wird es interessant. Das hat er von Zen-Buddhismus. Man kann sagen, ja, so ist er unanfechtbar. Ne? Ich glaube auch, dass es so eine Grundhaltung gibt. Es ist relativ wasserdicht. Also dieses, wer sich auf Intentionslosigkeit beruft, dem kann man natürlich sowieso keine falschen Absichten unterstellen. Denn wenn man gar keine Absichten hat, ist man unanfechtbar. Ich glaube aber trotzdem auch, um was positiv dazu zu sagen, es gibt einfach auch so viel Sperrigkeit, das ist jetzt auch schon mehrfach angeklungen, so viel Sperrigkeiten und Sachen, die in seinen Stücken, in seiner Musik, in seinen Texten, bei all dem, was kritisierbar ist, dass da so viel angelegt ist an Sperrigkeit, dass das ganz stabil ist und dass da einfach so viel sich auch in den Texten und im Werk von Cage selbst zur Wehr setzt gegen einen falschen Zugriff. Also ich glaube, wenn man eine schlechte Interpretation von Cage hört, wo jemand sich eben nicht die Mühe macht, dann wehrt sich das Stück quasi per se dadurch, dass es einfach in sich zusammenfällt. Es ist ein bisschen wie so eine Schnecke, die ins Haus dann zurück. Ich würde aber dazu sagen, ich verstehe das auch als meine und unsere Aufgabe, Cage doch zu kritisieren und zu sagen, was ist das da, was nicht stimmt. Und für mich ist das die Menschen, die Körper, die da sind. Es ist, wir sind letztendlich nicht alle Zen-Buddhisten, wir hören nicht so. Das geht manchmal, aber nicht immer. Also Musik ist viel mehr als nur das. Und für mich ist es halt die Menschen, die da sind, wie wir hören, dass wir überhaupt hören. Was unsere Muskeln machen, wenn wir spielen. Und das ist bei Cage vernachlässigt worden, finde ich. Also das hat er einfach völlig ignoriert und sich auf eine utopische Vorstellung von Wahrnehmung konzentriert und den Rest irgendwie zählt bei ihm nicht. Während der Darmstädter Ferienkurse im Juli haben Sie zu dritt eine Reihe von Gesprächskonzerten moderiert, bei denen Sie Komponistenkollegen aus der sogenannten Vätergeneration herausgefordert haben. Angenommen, es hätte ein viertes Konzert gegeben und es wäre ein Stück von John Cage aufgeführt worden und er wäre da gewesen. Was hätten Sie John Cage gefragt? Ich habe 2 Fragen. Mark Baden. Die eine ist rein ästhetisch, geht um die Musik, die zweite politisch. Erste Frage: Sollten wir überhaupt noch komponieren? Das wäre die erste Frage. Zweite ist, warum haben Sie nie öffentlich zugegeben, dass Sie schwul sind? Merce Cunningham und John Cage waren jahrelang zusammen, die waren Lebenspartner, ist klar. Ich koche, er wäscht ab, ungefähr, so hat er das formuliert. Aber als jemand, der in Zeiten gelebt hat, wo man verhaftet werden könnte, dass er das halt trotz der ganzen politischen Gedanken über Anarchie und so nie als seine Aufgabe verstanden hat, das halt öffentlich zu sagen und zu sehen, dass das einen Wert hat, als berühmter Komponist. Johannes Kreutler? Ich würde ihn fragen nach dem Interpretationsspielraum, der im Laufe der Jahre den Stücken zuwachsen kann. Also ich bin grundsätzlich der Ansicht, dass bei einer Uraufführung soll man sich strengstmöglich an den Notentext halten und ab der 5. Aufführung darf man anfangen, freier zu interpretieren. Und nach 200 Jahren Mozart darf man Mozart remixen und durch den Wolf drehen in nur allen erdenklichen Möglichkeiten. Und meine Frage an Cage wäre, wie jetzt ein schon historisches Stück, was 60, 70 Jahre alt von ihm ist, inwiefern dem Interpretationsspielraum zuwächst 2012 und für die Zukunft. Martin Schüttler? Ich würde ihn fragen über die Widersprüchlichkeit bezüglich der Absichtslosigkeit. Ob nicht die Absicht, etwas Absichtsloses zu machen, etwas ist, was ein Paradoxon, was sich nicht aufheben lässt. John Cage im 21. Jahrhundert. Fragen und Antworten aus der Perspektive der neuen Komponistengeneration. Ich danke für dieses Gespräch.